Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Radioaktiv. Heute in der Sendung. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute mal wieder eine Sondersendung bei Radioaktiv. Schwerpunkt ist heute der indigene Widerstand und vor allen Dingen auch die Repression gegen Indigene in den USA. Das heißt, dass unsere üblichen Rubriken heute leider entfallen. Das heißt, kein Demo-Ticker, keine Veranstaltungshinweise. Die könnt ihr nachlesen, aber im Internet unter stressfaktor.squad.net. Und auch die Kolumne von Mumia Abu-Jamal entfällt diese Woche leider. Aber die könnt ihr nachlesen auf der Webseite der Tageszeitung Junge Welt. Einfach jungewelt.de eingeben und da nach der aktuellen Kolumne von Mumia suchen. Wir hören heute einen Vortrag oder Teile eines Vortrags vom Berliner Free Mumia Bündnis. Die haben im Dezember eine Veranstaltung im Stadtteil und Infoladen Lunte gemacht. Der ist in Neukölln, in Berlin-Neukölln. Und Thema war dort eben Repressionen gegen Indigene in den USA und Widerstand von Indigenen. Der Vortrag war in verschiedene Teile gegliedert. Und der erste Teil, in den wir gleich einsteigen werden, macht erstmal eine Bestandsaufnahme, wie ist der historische Umgang zwischen europäischen Kolonialisten und Siedlerinnen und Siedlern sowie den Indigenen in den USA gewesen und wie ist die Situation aktuell, vor allen Dingen in den Reservationen. Dann vorher noch zur Begriffsklärung. Also wir reden in dem Film, im Vortrag, wir benutzen den Begriff Natives. Es gibt da keinen Konsens, was der richtige Begriff ist. Man kann American Indian sagen, Native Americans und so weiter. Einfach um da ein bisschen Kohärenz zu schaffen, benutzen wir im Vortrag eben diesen Begriff. Ja, und weil wir relativ viel auch mit direkten Zitaten bzw. mit Originaltexten von Native Menschen selber arbeiten, die verwenden häufig den Begriff American Indian für sich selber. Und wenn wir direkt zitieren, in deren Worten sind es dann American Indians und nicht Natives. Ja, okay, dann fangen wir an. Also um die, quasi die Geschichte der Gebietsaneignung ein bisschen zusammenzufassen, die ist generell sehr kompliziert. Da sind eine Menge Sachen passiert mit Vertreibung, Vertragsbrüchen etc. Um das ein bisschen zu kondensieren, habe ich erstmal eine Karte mitgebracht von den USA vor dem Eintreffen weißer Siedler. Und da kann man einfach sehen, wo die verschiedenen Stämme überall gelebt haben. Jetzt bitte das nächste Bild. Dann während der britischen Kolonialherrschaft und noch kurz nach Staatsgründung waren eigentlich die weißen Siedler nur auf Gebiete östlich des Appalachengebietes beschränkt. Also diese ganzen rosanen Staaten da an der Seite. Also die Siedler haben quasi nur direkt an der Atlantikküste gelebt. Und dann, das ist alles nicht so wichtig, was hier am Rand ist. Es war teilweise Spanisch, teilweise Französisch. Die britischen Kolonialherren haben quasi implizit noch Hoheitsrechte der Natives anerkannt zwischen Appalachengebirge und Mississippi. Das ist diese Linie hier. Nach dem Unabhängigkeitskrieg und nach Staatsgründung wurden dann die Natives quasi als besiegtes Volk angesehen, deren Rechte, die vorher quasi vertraglich gesichert waren, nichtig waren. Und das gesamte 19. Jahrhundert war dann mehr oder weniger geprägt von Vertreibung, Landraub, Vertragsbrüchen etc. etc. Und es gibt da sehr, sehr viele Beispiele. Eines der extremsten ist der Trail of Tears, der, glaube ich, 1839 passierte. Der Präsident Andrew Jackson ist besonders bekannt dafür, extrem indigenenfeindlich gewesen zu sein. Und er wollte den Südosten der USA räumen für weiße Siedler. Und hat dann 5 Stämme, die dort gelebt haben, gezwungen, nach Oklahoma zu siedeln. Und auf dem Weg dahin starben tausende Menschen. Jetzt bitte das nächste Bild. Genau, das ist eine Karte, wo, das ist vom Census Bureau der USA, ich weiß nicht genau wann vor, die ist aktuell die Karte, wo heute Native Reservationen sind. Also quasi am Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Gebiete der Natives eben inzwischen auf Reservationen drastisch reduziert und ihre Zahl war auch extrem drastisch geschrumpft. Also bei Staatsgründung wird geschätzt, dass es ungefähr 650.000 indigene Menschen gab auf dem Staatsgebiet der USA. 100 Jahre später waren es 250.000. Außerdem war dieses Land, auf das die Natives umgesiedelt wurden während des 19. Jahrhunderts, war oft in Wüsten oder relativ inhospitablen Gegenden, wo also das Überleben relativ schwer war. Es zeigte sich dann jedoch, dass gerade in diesen Gebieten oft Bodenschätze zu finden waren, oder Uran abbauen, andere wertvolle Dinge. Das heißt, auch von diesen Gebieten wurden sie oft vertrieben und wurden ihnen aberkannt. So, neben der Umsiedlung war die Assimilation ein weiteres wichtiges Ziel der US-Regierung. Im Rahmen der Termination Policy, also Termination kann man mit Ausrottung oder Beendigung übersetzen, das lief von Mitte der 40er bis 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Also im Rahmen dieser Politik galten Natives nicht mehr als Angehörige eines bestimmten Stammes, sondern nur noch als US-Staatsbürger. Das Land der Stämme wurde parzialisiert und von der Regierung aufgekauft. Und daraufhin folgte eine massenweise Umsiedlung von Natives in die Großstädte. Um dieser Politik Nachdruck zu verleihen, wurden Unterstützungen wie medizinische Versorgung, Lebensmittelhilfen und so weiter reduziert bzw. ganz eingestellt. Also Bürgerrechte oder irgendwelche Rechte der Natives wurden dann also daran geknüpft, sich der weißen Mehrheitsgesellschaft anzuschließen. Und auch das Resultat davon war natürlich eine weitere Aushöhlung der Stammesidentitäten und der Solidarität innerhalb. Bitte das nächste Bild. Eine weitere Taktik der Assimilation waren die sogenannten Boarding Schools oder Internatsschulen. Ich bin nicht ganz sicher, wann das begonnen hat. Ich glaube, das fing schon Mitte des 19. Jahrhunderts an, ging bis in die, ich glaube, 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und Native-Kinder wurden zwangsweise aus ihren eigenen Familien genommen und in diese Schulen geschickt. Und dort sollten sie umerzogen werden. Sie wurden christlich erzogen. Das nächste Bild wieder. Ihre eigene Sprache und Religion waren verboten. Und zudem in diesen Schulen war körperliche und sexuelle Misshandlung sehr, sehr weit verbreitet. Viele Kinder starben an nicht behandelten Krankheiten und Unterernährung. Konkrete Zahlen dazu sind auch heute noch schwer zu finden, weil diese Geschichte noch aufarbeitet wird. In Kanada ist man das ein bisschen konkreter angegangen, da gab es auch diese Schulen. Ich mache das nächste Bild. Und da gibt es da wurden Friedhöfe gefunden hinter diesen Schulen mit nicht markierten Gräbern. Es gibt Hinweise darauf, dass medizinische Experimente durchgeführt wurden, Sterilisationen an Frauen, also richtig, richtig üble Geschichten, für die auch natürlich keine Reparationen gezahlt wurden und so weiter. Und nebenbei, Leonard Peltier ging auch auf eine solche Schule. Die rechtlichen Belange in den Reservationen regelt das Bureau of Indian Affairs oder BIA. Das war früher dem Kriegsministerium unterstellt, heute dem Innenministerium. Rund 80% des Reservatslandes sind zwar trotz der Parzialisierungspolitik um 1900 im Besitz der Stammesregierung und der jeweilige Stamm vergibt seinen Mitgliedern Nutzungsrechte. Allerdings sind diese Tribal Councils, also Stammesregierungen, von ihrer traditionellen Bevölkerung nicht anerkannt. Parallel hierzu bestehen Stammesräte, die auf die Einhaltung der früheren Verträge bestehen. Die neuen Stammesregierungen werden oftmals als der verlängerte Arm des Weißen Amerikas gesehen. Das meiste Land wird treuhänderisch vom Bureau of Indian Affairs verwaltet. Aufgrund des Sonderstatus der Natives zahlen individuelle Landbesitzer keine Grundsteuern. Da die Parzellen zu klein für die Selbstversorgung sind, bleibt nur die Verpachtung. Und gerade deswegen sind in der Plain und der Prärie des Mittleren Westens ein großer Teil des Reservatslandes in den Händen weißer Farmer und Agrarunternehmen. Heute gibt es in den USA 562 von der Regierung anerkannte Native-Stämme mit eigener Verwaltung. Diese Anerkennung bedeutet für diese Völker die Möglichkeit auf die Errichtung einer eigenen Regierung, einer eigenen Polizei und auch eines eigenen Gerichtswesens. Allerdings sind bei bestimmten Straftaten dann doch die State Police und die Bundespolizei, also das FBI, zuständig. Von einer tatsächlichen Souveränität sind die Stämme jedoch ganz weit entfernt. Zur Situation auf den Reservationen heute. Ausbeutung von Bodenschätzen und industrielle Nutzung, besonders als Endlager für giftigen Müll, gehören zum Alltag. Resultat sind Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden, was häufig zu Krankheiten und zu Missbildung bei Säuglingen führt. Auch ist die Infrastruktur schlecht entwickelt. Oft gibt es keine medizinische und soziale Versorgung. Viele Familien haben weder Telefon noch Internetanschluss. Häuser sind in schlechtem Zustand oder aus minderwertigem Material, das heißt, sie sind nicht gegen Hitze und Kälte isoliert. In vielen Häusern gibt es keinen Stromanschluss. In der Pine Ridge Reservation zum Beispiel, wo auch sich der Film abspielt, sind 33% der Haushalte ohne Elektrizität und sind auf das Heizen mit Holzöfen angewiesen. Teilweise gibt es keinen Wasseranschluss oder das Wasser ist kontaminiert und muss aus Wassertanks geholt werden. Häufig fehlen Kanalisationsanschlüsse. Supermärkte und Benzin sind auf Reservationen oft teurer und diese Supermärkte sind zudem auch noch schlecht sortiert. Das heißt, dies alles führt zu höheren Lebenshaltungskosten und Versorgungsmängeln. Es fehlt ganz oft an ganz banalen Dingen wie jahreszeitadäquater Kleidung, Schulmaterial, Spielzeug und Wohnraum, besonders für Wohnungslose. Hinzu kommt die oft schlechtere Ausstattung bei Reservationsschulen, vor allem bei öffentlichen Schulen. Das Lehrmaterial und die Schulbücher sind veraltet. Das heißt, die Schüler liegen im Bildungsniveau, wie auch immer man es definieren will, im Vergleich mit Nicht-Reservationskindern weit zurück. Und das hat natürlich Auswirkungen auf ihre Ausbildungs- und Berufschancen. Zudem gibt es eine sehr hohe Schulabbrecherquote, zum Beispiel bei den Oglala liegt sie teilweise bei 60%. Die meisten Jobs in den Reservationen sind prekär, also befristet und schlecht bezahlt oder in gesundheitsgefährdenden Gebieten wie Nuklearbereich, Kohleabbau und so weiter. Die Arbeitslosigkeit ist oft sehr hoch, zum Beispiel in der Pine Ridge Reservation bei 75-85%. Dadurch sind viele Reservationsbewohner abhängig von staatlicher Unterstützung und viele leben unterhalb der Armutsgrenze. Daraus folgt, dass oft auch kein Geld für gesunde Ernährung bleibt. Zudem ging durch die Zerstörung der kulturellen Identität auch das Wissen und das Bewusstsein gesunder Ernährung verloren. Die Folgen sind Fehl- und Unterernährung. Ersteres führt zur Zunahme von Übergewicht bereits im Kindesalter. Gerade die Art und Weise der Ernährung ist mitverantwortlich für die epidemisch hohe Diabetesrate bei Natives. Die diabetesbedingte Todesfallrate liegt zu 249% höher als bei Weißen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sind ebenfalls häufige Todesursache und auch hier lassen sich zunehmend Erkrankungen nachweisen. Die Ursachen dafür sind falsche Ernährung, Alkohol- und Drogenkonsum etc. Auch wieder die Arbeit in Uranminen und die Verseuchung der Nahrungsmittelkette spielt dabei natürlich eine Rolle. Die gesundheitliche Situation ist, wie bereits erwähnt, oftmals, oder die Versorgung dafür ist unzureichend. Es gibt keine Krankenhäuser und die Kliniken sind schlecht ausgerüstet. Auch ist Sucht und Abhängigkeit ein Problem. Kokain und Heroin werden zwar nur von einer Minderheit konsumiert, aber das Problem ist trotzdem als gravierendes vorhanden. Gefährlicher dürfte hierbei der zunehmende Crack- und Meth-Konsum sein und für viele auch als Billigdroge das Schnüffeln von lösungsmittelhaltigen Substanzen. Hauptdroge ist trotz allem der Alkohol. Wenn auch aus vielen Reservationen verbannt, so sind Alkoholprobleme virulent. Liquor Stores, also Alkoholgeschäfte, siedeln sich rund um die Reservationen an und schöpfen an den ersten Tagen nach Auszahlung der Wohlfahrtsunterstützung das Geld massenweise ab. In Ermangelung an trinkbarem Alkohol wird oft auf Substitute zurückgegriffen, zum Teil mit verheerenden Folgen. Die alkoholbedingte Todesrate bei Natives liegt zu 627% über der von Weißen. Wenn wir die Folge der letzten Punkte zusammennehmen, so verwundert wohl kaum die wesentlich höhere Sterblichkeitsrate bei Kindern und die frühere Sterblichkeit bei Erwachsenen. Die Kindersterblichkeit bei Natives ist dreimal höher als der nationale Durchschnitt und liegt über dem von allen anderen Ethnien in den USA. Während die durchschnittliche Lebenserwartung eines Weißen in den USA bei 73 Jahren liegt, liegt er zum Beispiel in der Pine Ridge Reservation bei 48 bzw. 52 Jahren, so aufgeteilt auf Männer und Frauen. Somit liegt in der Pine Ridge Reservation die Lebenserwartung unter der von Botswana, Peru, Indonesien oder Tadschikistan. Gewalt ist in vielen Formen auf Reservationen vorhanden und erlebt. Während Übergriffe und Brutalität der Polizei ein wichtiges Thema sind, möchten wir hier auf sexuelle und physische Gewalt an Native Frauen eingehen. Ein Drittel aller Native Frauen wurden Opfer einer Vergewaltigung oder sexueller Misshandlung. Dieser Durchschnitt ist 2,5-mal höher als der US-weite. In über 80% aller Fälle involvieren diese Übergriffe einen Aggressor, der nicht Native ist. Da allerdings die Justiz auf Reservationen nur über Leute richten kann, die dort tatsächlich wohnen, kommen diese Fälle ganz oft nicht zur Anklage. Außerdem gibt es ein sehr hohes Vorkommen an häuslicher Gewalt. Für dieses Phänomen ist es schwer, konkrete Zahlen zu finden, aber auch hier wird die Anzahl auf weit über dem nationalen Durchschnitt geschätzt. Allerdings ist hier zu sagen, dass häusliche und sexuelle Gewalt traditionell nicht Teil von indigenen Communities waren. Sie sollten daher als Resultat, aber auch als Werkzeug der Kolonialisierung verstanden werden. Und darauf gehen wir ein bisschen weiter im Teil über den Feminismus ein. Auch die Selbstmordrate bei Natives ist doppelt so hoch wie der nationale Durchschnitt und die höchste aller ethnischen Gruppen in den USA. Angenommene Ursachen dafür sind Depression, Isolation, auseinandergebrochene Familien sowie auch der Drogen- und Alkoholmissbrauch. Auch die Inhaftierungsrate bei Natives ist sehr viel höher. In South Dakota zum Beispiel sind 1/4 aller Gefängnisinsassen Natives und ihr Bevölkerungsanteil liegt bei 8%. Viele dieser Verurteilungen passieren wegen Betäubungsmittelbesitz, Konsum, Handel etc. Wobei natürlich auch die Kriminalisierung durch rassistisches Labeling der Polizei eine große Rolle spielt. So viel zur Geschichte und Situation auf Reservationen. I'm a stranger in your town. All your white men's roads lead upward, all the Indians leading down. And the dark seas flow around. Tribal sovereignty means that, it's sovereign. It's, you've been given sovereignty and you're viewed as a sovereign entity. And therefore, the relationship between the federal government and tribes is one between sovereign entities. Sovereign entities. Sovereign entities. Sovereign entities. Down. They lead us down. Ihr hört Radioaktiv, eine unabhängige Radiosendung aus Berlin. Ihr könnt uns auch im Podcast hören, und zwar, wenn ihr auf die Webseite www.studioansage.de geht, dort zur Podcast-Rubrik und euch dann durchklickt zu dem Profil von Radioaktiv. Alle Sendungen, nicht nur diese hier, sondern ja, Sendungen eigentlich aus dem letzten halben, dreiviertel Jahr, dort zum freien Download, zum Weiterverlinken oder zum Online-Anhören. Ihr könnt auch gerne Remixe davon machen und sie uns schicken. Wir haben heute eine Sondersendung, und zwar zu indigenem Widerstand und der Repression gegen Indigene in den USA. Im zweiten Teil des Vortrags vom Berliner Free Mumia Bündnis beschäftigen wir uns mit dem Problem der kulturellen Aneignung. The National Congress of American Indians, also kurz der NCAI, entstand 1944 als Antwort auf die sogenannte Indianerpolitik der Vereinigten Staaten, die zu dieser Zeit auf Assimilation und Ausrottung abzielte. Er vertritt die vertraglichen Rechte der Natives in den USA und die der Alaska Natives. In den 60ern startete der NCAI eine Initiative, die Nationale Koalition gegen Rassismus in Sport und Medien, um die rassistische und stereotypisierende Darstellung von Natives in den Medien zu unterbinden. Eigentlich ging es bei der Kampagne hauptsächlich um die Darstellung von Natives in Cartoons und Filmen. Es waren jedoch die Diskussionen und Proteste bezüglich der rassistischen Namensgebung und Maskottchen von Sportteams, die meiste Aufmerksamkeit bekamen. Der folgende Text ist von einer AIM-Aktivistin des Spokane-Stammes, heißt American Indians sind Menschen, keine Maskottchen. Im 21. Jahrhundert sind indianischstämmige Menschen immer noch damit beschäftigt, was Michael Haney als den langanhaltenden, unerklärten Krieg gegen den American Indian bezeichnet, und zwar in unserem eigenen Heimatland. Dieser Krieg wird inzwischen nicht nur auf Schlachtfeldern gekämpft, sondern in Gerichtssälen, Sitzungsräumen und Klassenzimmern. Es geht um die Aneignung von Native-Namen und spirituellen und kulturellen Symbolen durch Sportvereine, Hollywood, Schulen und Universitäten. Das Kernthema für uns ist das Recht auf Selbstidentifikation und Selbstbestimmung. Das ist der Kampf der Nationalen Koalition gegen Rassismus in Sport und den Medien. Die American Indian Gemeinschaft arbeitet seit über 50 Jahren daran, Darstellungen und Namen, wie zum Beispiel das Baseballteam, die Washington Rothäute, endlich zu verbannen. Also Washington Redskins wird Washington Rothäute übersetzt. Wir arbeiten, um Leuten die Fortsetzungen von rassistischen Darstellungen aus der Vergangenheit bis in unsere Gegenwart bewusst zu machen, und zeigen die Ähnlichkeiten zwischen historischen Darstellungen und aktuellen Bildern auf. Chief Wahoo, also das wäre das zweite Bild. Das Maskottchen eines Baseballteams aus Ohio ist ebenso beleidigend für American Indians wie das rassistische Kinderbuch Die Geschichte vom kleinen schwarzen Sambo für Afroamerikanerinnen und der Frito Bandito-Cartoon für Latinos und Latinas. Es geht hier um Angriffe auf die Prinzipien von Gerechtigkeit. Im Jahr 2006 gab es einen großen Medienrummel um die Baseball-Finalspiele zwischen New York und den vorhin genannten Cleveland Rothäuten. In all der Aufregung zitierte die Vorderseite der New York Times daraufhin die Überschrift: Fangt den Stamm und skalpiert sie alle. Keiner kümmerte sich um die Native Kinder, die American Indian Gemeinschaft von New York City oder dem Rest des Landes. Die amerikanische Öffentlichkeit ist inzwischen von der Sportindustrie, Bildungseinrichtungen und den Medien erfolgreich konditioniert, indigene Kultur als alltägliche und harmlose Unterhaltung zu trivialisieren. Native-Schülerinnen fühlen sich nicht willkommen, wenn ihre Oberschule oder Uni als Maskottchen nicht etwa einen Clown, eine mythische Kreatur oder ein Tier, sondern ein Häuptling, die höchste politische Position, die in unserer Kultur erreicht werden kann, hat. Unsere Namen, unser Aussehen und unsere religiösen Symbole zu gebrauchen, um die Massen anzustacheln, fühlt sich nicht nach Respekt oder Ehre an. Es verwirrt und verletzt unsere jungen Menschen. Die Opfer eines Völkermordes auf ein Maskottchen zu reduzieren, ist mindestens gedankenlos, wenn nicht beabsichtigt und unmoralisch. Eine Bildungseinrichtung hat die Aufgabe, weiter und nicht rückschrittig zu bilden. Die Ignoranz, aus der rassistische Klischees wachsen, abzubauen, nicht eben diese Klischees weiter zu verbreiten. Das Zitat Ende von eben dieser Aktivistin. Aktuell ist es so, dass sich in den letzten 10 Jahren immer mehr Unis und Schulen angeschlossen haben, den Missbrauch von American Indian Namen, Symbolen und Darstellungen als Maskottchen oder Teamnamen zu verbieten. Oregon wurde neben Wisconsin dieses Jahr der 2. Staat, in dem es gesetzlich verboten ist, Teamnamen, Logos, Maskottchen und Darstellungen rassistischen Ursprungs an Schulen zu propagieren. Und eben obwohl es in der Sportteam- und Maskottchen-Diskussion langsam Fortschritte zu geben scheint, gibt es in anderen Bereichen bedenkliche Entwicklungen. Es sind besonders die spirituellen Praktiken von Natives, die von der Aneignung durch die dominierende Kultur gefährdet sind. Das ist höchst zynisch, wenn man sich überlegt, dass infolge der Kolonialisierung die Spiritualität der American Indians erst 1978, als das Abkommen zur Religionsfreiheit der American Indians erkämpft war, legalerweise von eben dieser dominierenden Kultur überhaupt anerkannt wurde. Es gibt vor allem innerhalb der größtenteils weißen bürgerlichen Hipster-Szene, also in den USA wie auch in Europa, dass rassistische Phänomene, sich bei Kostümpartys zu Halloween oder sonstigen Anlässen als Indianer zu verkleiden oder verfälschte Aspekte der Native-Kulturen als Accessoires zu missbrauchen. Am häufigsten geht es hier um den heiligen Federschmuck der American Indians. Eine Cherokee-Aktivistin und Autorin eines Blogs über kulturelle Aneignung sagte Folgendes, das ist auch wieder ein Zitat. Das Tragen von Federn und Kriegsschmuck in Native Communities hat nichts mit Mode und Lifestyle zu tun. Adlerfedern sind Symbole der Ehre und des Respekts und man muss sie sich verdienen. Nur hoch angesehene, ehrenhafte Anführer unserer Communities dürfen sie tragen. Indianerspielen hat vor allem in den USA eine lange Vorgeschichte, die bis zu den Tea Partiers in Boston 1874 zurückreicht und ist kein Deut besser als Minstrel Shows und Blackface. Du tust so, als seist du Teil einer Ethnie und benutzt dafür rassistische Klischees. Du kollabierst Unterschiede und einzigartige Identitäten verschiedener Kulturen und behauptest dadurch deine Macht über sie. Außerdem hängt eine Geschichte des Genozid und der Kolonialisierung zentral mit der kulturellen Aneignung von Natives zusammen. Alleine dadurch, dass du in den USA lebst, profitierst du von dem Völkermord und der fortwährenden Kolonialisierung der American Indians. Das Land, auf dem du stehst, Land der Natives. Illegal von uns geraubt, damit deine Vorfahren, die in die USA kamen, es kaufen und bewirten konnten und dadurch kulturelles und finanzielles Kapital anhäufen konnten, was von Generation zu Generation bis zu dir hin vererbt wurde. Wenn du darauf bestehst, deinen Federschmuck als ironischen Modeschmuck zu tragen und somit die anhaltende Unterdrückung der American Indians propagierst, trägst du aktiv zu den bestehenden repressiven Machtverhältnissen bei. Das Zitat endet soweit. Die kulturelle Aneignung nährt und verbreitet Klischees über People of Color. Was die meisten Nicht-Natives meinen, über American Indians zu wissen, kommt von Stereotypen einer einzigen gigantischen Kultur voller Tipis, Schwitzhütten und Traumfängern. Wenn diese Klischees weitgehend verbreitet und nicht hinterfragt und korrigiert werden, entsteht eine Erwartungshaltung gegenüber den People of Color, die Stereotypen zu bedienen und zu erfüllen. Wenn sich herausstellt, dass People of Color keine wandelnden Klischees sind, werden sie oft genau dafür verhöhnt, angegriffen und ausgegrenzt, weil sie nicht in die Vorstellungen und Erwartungen der weißen Mehrheitsbevölkerung passen. Das Standardargument ist hier oft: Ich bin so fasziniert davon, wie die Indianer gelebt haben, eben so einfach und so schön, als ob ihre Existenz ein Ding einer verflossenen, romantisierten Vergangenheit sei und American Indians historische Reliquien, die Männer primitive Bilder und die Frauen hypersexualisierte Objekte, die gezähmt werden müssen. Und so wird auch legitimisiert, dass antirassistischer Aktivismus heute nicht mehr vonnöten sei, da es die Indianer ja gar nicht mehr gäbe und sie dadurch natürlich auch nicht unterdrückt werden könnten. Dies bedeutet die vermeintliche Unsichtbarkeit und der damit zusammenhängende Mangel an Verständnis und Anerkennung der gegenwärtigen Existenz und Relevanz von Natives. So, und abschließend möchte ich noch 2 kurze Zitate von einer Aktivistin und dann einer Wissenschaftlerin vorlesen. Das erste Zitat. Eben sie ist von Margot Thunderbird, eine Aktivistin der Shinnecock Nation. Sie sagt, sie kamen wegen unseres Landes, wegen dem, was darauf wuchs oder angebaut werden konnte, und unserer sauberen Luft und des klaren Wassers. Sie nahmen uns diese Reichtümer und beraubten uns außerdem unserer Freiheiten und unserer besten Anführer, die sie ermordeten oder in Schlachten umbrachten. Und jetzt, nach all dem, kommen sie, um uns die letzten unserer Besitztümer zu nehmen. Jetzt wollen sie unseren Stolz, unsere Geschichte, unsere heiligen Traditionen. Sie wollen sie umarbeiten und umschreiben, um sie für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Die Lügen und das Rauben hören niemals auf. Und das zweite Zitat, und damit schließe ich eben diesen Teil auch ab, das folgende. Ultimativ ist der Prozess darauf ausgerichtet, Natives zu verdrängen und zu ersetzen, selbst in den Bereichen ihrer eigenen Kultur und Spiritualität. Letztendlich soll es also darauf hinauslaufen, dass Nicht-Natives die komplette Macht darüber haben, zu definieren, was und was nicht indianisch ist, selbst für American Indians selbst. Wir sprechen hier von der kompletten ideologischen und gedanklichen Unterordnung der American Indians, zusätzlich der totalen körperlichen Unterordnung, die sie eh schon erleben müssen. Wenn das passiert, werden die letzten Spuren von wahren Native-Gemeinschaften und Rechten auch verschwinden. Nicht-Natives werden behaupten, ihnen gehöre unser Erbe und unsere Gedanken so durchdringlich, wie sie jetzt behaupten, im Besitz unseres Landes und unserer Rohstoffe zu sein. Ihr hört Radioaktiv. Wir haben heute eine Sondersendung zu indigenen Widerstand und der Repression gegen Indigene in den USA. Die gesamte Musik dieser Sendung ist übrigens von der indigenen Band Blackfire. Das sind Navajos, die sich entschieden haben, neben ihrer traditionellen Musik auch Punkrock zu spielen, um ein Bewusstsein für ihre Situation und für ihre Kämpfe über die indigenen Gemeinden hinaus zu verbreiten. Der nächste Teil des Mitschnitts vom Vortrag vom Berliner Free Mumia Bündnis geht um indigene Feminismen. Hört selbst. Wir kommen jetzt zum Feminismus. Ich habe dazu Auszüge aus zwei Veröffentlichungen einer Native Studies Professorin und Antigewaltaktivistin namens Andrea Smith, eine Cherokee, rausgesucht, und die sind natürlich auf Englisch und ich habe die übersetzt, und sie redet da öfter von Women of Color, also nicht weißen Frauen, und weil das ein etwas umständlicher Begriff zu übersetzen ist, habe ich den einfach beibehalten. Also der erste Text heißt Indigenous Feminism Without Apology, also indigener Feminismus ohne Kompromisse. In indigenen Communities hören wir oft das Mantra, Native Frauen seien keine Feministinnen. Anscheinend ist Feminismus an dieser Stelle nicht notwendig, denn die Frauen wurden ja vor der Kolonialisierung mit Respekt behandelt. Daher werden viele Native Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen, oft als weiß verunglimpft. Als ich aber als Teil einer Recherchearbeit begann, Native Aktivistinnen zu interviewen, war ich überrascht, wie viele von ihnen sich als Feministinnen ohne Kompromisse bezeichneten. Sie behaupteten, der Feminismus sei eigentlich ein indigenes Konzept, welches von weißen Frauen übernommen wurde. Die Tatsache, dass indigene Gesellschaften vor 500 Jahren egalitär waren, verhindert nicht, dass heutzutage Frauen geschlagen oder misshandelt werden. In meiner Zeit als Antigewaltaktivistin hörte ich zum Beispiel oft, wir können uns nicht um häusliche Gewalt kümmern, wir müssen uns zuerst ums eigene Überleben kümmern. Aber weil es unter den Frauen, die Native Frauen sind, die am wahrscheinlichsten durch häusliche Gewalt getötet werden, überleben sie ganz eindeutig nicht. Wenn wir also um das Überleben unserer Nation reden, wen schließen wir damit ein? Diese Native-Feministinnen fordern nicht nur das Patriarchat in indigenen Communities heraus, sondern auch die weiße Vorherrschaft und den Kolonialismus, den es im weißen Mainstream-Feminismus gibt. Das heißt, sie hinterfragen, warum es genau weiße Feministinnen sind, die festlegen, was der Feminismus ist. Die feministische Bewegung wird oft in die sogenannte erste, zweite und dritte Welle aufgeteilt. In den Vereinigten Staaten wurde diese erste Welle von den Suffragetten geprägt, die zweite von der Gründung der National Organization for Women, Abtreibungsrechten und dem Kampf um das Equal Rights Amendment. Während der dritten Welle des Feminismus tauchen plötzlich Women of Color auf, die den Feminismus in eine multikulturelle Bewegung verwandeln. Diese Aufteilung positioniert weiße Frauen aus der Mittelschicht als die zentralen historischen Akteure, denen sich Women of Color schlicht anhängen. Würden wir aber innerhalb der Geschichte des Feminismus Native Frauen als Akteure anerkennen, könnte man im Jahr 1492 beginnen, als Native Frauen sich kollektiv der Kolonialisierung widersetzten. So würden wir erkennen, dass es eine Vielzahl an feministischer Historien gibt, die aus einer Vielzahl von Communities of Color entspringen. Diese überschneiden sich an manchen Punkten und divergieren an anderen. Dies würde die Beiträge weißer Feministinnen nicht negieren, würde sie jedoch aus dem Zentrum unserer Historisierung und unserer Analyse wegrücken. Indigener Feminismus stellt also antikoloniale Praxis in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Das ist heutzutage besonders wichtig, wenn zum Beispiel Mainstream-Feministinnen die US-Bombardierung von Afghanistan unterstützen und dabei behaupten, das würde Frauen von der Taliban befreien. Anscheinend werden Frauen, indem sie bombardiert werden, befreit. Eine feministische Politik im Sinne der Natives will mehr, als einfach den Status der Native-Frauen aufzubessern. Sie möchte die Welt durch indigene Regierungsformen verändern, die für alle von Vorteil sind. Vor der Kolonialisierung waren Native Communities nicht nach Prinzipien der Hierarchie, der Unterdrückung oder des Patriarchats strukturiert. Wir werden aber diese Communities, wie sie vor der Kolonialisierung existierten, nicht wiederherstellen. Da wir wissen, dass eine Gesellschaft ohne Strukturen der Unterdrückung in der Vergangenheit möglich war, sind wir sicher, dass unser jetziges politisches und wirtschaftliches System alles andere als natürlich und unumgänglich ist. Wenn wir vorher anders gelebt haben, dann können wir auch in Zukunft anders leben. Der Native Feminismus ist keine abgeschottete oder ausschließliche Identitätspolitik, wessen sie so oft beschuldigt wird. Viel eher ist es ein Bezugsrahmen, der die Kämpfe indigener Frauen als Teil einer globalen Befreiungsbewegung versteht. Wie eine Aktivistin sagte, du kannst eine Revolution nicht allein gewinnen. Und uns geht es um nichts anderes als Revolution. Alles andere ist ganz einfach unsere Zeit nicht wert. Das war der erste Text. Ich habe noch einen kurzen Auszug aus einem zweiten, der heißt Antikoloniale Antworten auf Gendergewalt. Da sexuelle Gewalt als Werkzeug des Kolonialismus und weißer Vorherrschaft fungiert hat, können der Kampf für indigene Souveränität und gegen sexuelle Gewalt nicht getrennt werden. Erst durch die sexuelle Gewalt und durch die Auferlegung europäischer Geschlechterbeziehungen war es den Europäern überhaupt möglich, Native Völker zu kolonialisieren. Sollten wir diese patriarchalen Geschlechtersysteme beibehalten, wird es uns nicht möglich sein, die Dekolonialisierung durchzuführen und unsere Souveränität zu behaupten. Wenn man sexuelle Gewalt als Werkzeug des Genozids und der Kolonialisierung begreift, verändern sich die Strategien dagegen grundlegend. Wenn wir sexuelle Gewalt in diesem Licht sehen, wird klar, dass wir antikoloniale Strategien gegen zwischenmenschliche Gewalt entwickeln müssen, die auch staatliche Gewalt konfrontieren. Alle Women of Color, auch Native Frauen, leben in der gefährlichen Überschneidung von Gender und Ethnie. Frauen, die sexuelle oder häusliche Gewalt erlebt haben, wird von Seiten der Mainstream-Bewegung in den USA oft suggeriert, dass sie sich gegen ihre eigenen Communities wenden müssen, oft stereotypisch als gewalttätig dargestellt, um den Prozess der Heilung einleiten zu können. Gleichzeitig setzen ihre eigenen Communities Frauen oft unter Druck, zu häuslicher und sexueller Gewalt zu schweigen, um eine Einheitsfront gegen den Rassismus zu wahren. Wir sehen uns mit einem Dilemma konfrontiert. Einerseits führt der Inhaftierungsansatz zur Repression gegen Communities of Color, ohne den Überlebenden Sicherheit zu bieten. Andererseits führen Modelle der restaurativen Justiz, bei dem also Communities intern mit gewalttätigen Übergriffen umgehen, zu allgemeinem Schweigen und Leugnen der sexuellen Gewalt, ohne sich um die Sicherheit der Überlebenden zu kümmern. Ich behaupte, dass wir Strategien gegen Gewalt entwickeln müssen, die sich der größeren Gewaltstrukturen in unserer Gesellschaft bewusst sind. Wenn wir Women of Color ins Zentrum der Analyse stellen, wird klar, dass unsere Strategie auch Ansätze beinhalten muss, die die Gewalt an unseren Communities thematisiert, also auch die staatliche Gewalt. Polizeigewalt, Gefängnisse, Militarismus, Rassismus, Kolonialismus und ökonomische Ausbeutung. Die Themen Kolonialismus, Ethnie, Klasse und Gender können nicht voneinander getrennt werden. Indem wir Women of Color ins Zentrum der Analyse stellen, könnten wir eine Bewegung aufbauen, die effektiv nicht nur die Gewalt gegen Women of Color beendet, sondern Gewalt gegen alle Frauen. We hold this truth to be self-evident. Your justice is not indiscriminate. Gender, skin, color, class or sexual preference, our struggles are all connected. How can we confess to crimes we never did? And we are the ones who live. Now how can we forgive when justice don't exist unless you can afford it? Our lives are evidence. This is our testament to these crimes against the earth and humanity. It's the criminalization of dissent. Now we've always had that threat. So let's stand against the fear and passivity. How can we confess to crimes we never did? And we are the ones who blame. Yeah, how can we forgive when justice don't exist unless you can afford it? Come on, how can we? Blackfire hier auf Radioaktiv mit einem Song über die Plea-Bargain-Praxis. Dieses Thema hatten wir schon oft auf Radioaktiv. Das ist ein juristischer Schuldhandel in den USA, wo Angeklagte dermaßen unter Druck gesetzt werden von Staatsanwaltschaft und ohne vernünftige Verteidigung dem ausgeliefert sind und sich dann zu irgendetwas bekennen, nur um vermeintlich billig aus der Sache herauszukommen. Fast 90% der 2,5 Millionen Gefangenen, die in den USA in Knästen sitzen, sind aufgrund solcher Plea-Bargain-Handel verurteilt. So viel zum Rechtssystem in den USA. Machen wir weiter in unserem Beitrag über indigenen Widerstand und Repression in den USA. Das ist ein Veranstaltungsmitschnitt vom 18. Dezember 2012, aufgenommen in Berlin-Neukölln im Stadtteil Infoladen Lunte. Das Berliner Free Mumia Bündnis hatte dort zu einem Vortrag geladen über Repression und Widerstand Indigener in den USA. Und kommen wir jetzt zum letzten Teil unseres Mitschnitts, wo es um Widerstandsbewegung des American Indian Movement und auch andere Formen des Widerstands geht. Nach den ganzen deprimierenden Themen wollen wir jetzt etwas zu Widerstandsbewegung sagen. Also der Text, den wir dazu haben, ist hauptsächlich zum American Indian Movement zu AIM, aber es wird auch am Rande auf andere Strategien eingegangen. 1968 in Minneapolis von Dennis Banks, Vernon und Clyde Bellacourt und anderen gegründet, war das American Indian Movement oder kurz AIM, analog den Black Panthers, erst einmal eine Bewegung, die in den großen Städten der USA der Native-Bevölkerung Schutz vor rassistischer und polizeilicher Schikane bieten sollte. Aufgrund eigener Erfahrungen mit Polizei und Justiz bot AIM juristische Beratung, vor allem bei Fällen polizeilich-juristischen Rassismus und gegen polizeiliche Gewalt und Willkür an. Straßenpatrouillen beobachteten Kontrollaktionen der Polizei gegen Native-Jugendliche, folgten nach den Festnahmen bis in die Polizeireviere und organisierten anwaltliche Vertretung. Als Reaktion auf das Leben vieler Natives in den Armutsregionen der Großstädte wurden zusätzlich Sozial-, Gesundheits- und Bildungsprojekte initiiert und Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Kleinbetrieben geschaffen. Mit AIM entstand aber auch eine Suche nach den eigenen kulturellen Wurzeln, nach Native-Identitäten. Und so kamen viele aus den Städten dann erstmals wieder in Kontakt mit traditionellen Natives in den Reservationen. AIM war somit sehr schnell mehr als nur eine weitere ethnische Widerstandsbewegung Ende der 60er Jahre. AIM war stets auch eine spirituelle Bewegung, was jedoch nicht mit Esoterik oder New Age gleichgesetzt werden darf. Schnell bildeten sich in vielen Bundesstaaten, Städten und Regionen weitere AIM-Kapitel. Das American Indian Movement verstand und versteht sich dabei als eine stammesübergreifende Bewegung, die sich bei den unterschiedlichsten Konflikten gegenseitig unterstützt. AIM war inzwischen in den Fokus des FBI und anderer polizeilicher Geheimdienste geraten. Analog den Black Panthers galt es, den Widerstand der Natives zu zerschlagen. Durch die Unterwanderung der Bewegung durch Provokateure, durch gegenseitiges Ausspielen zentraler AIM-Aktivistinnen, durch Kriminalisierung, Strafverfolgung und auch Mord. Nach Aktionen in Washington, Wounded Knee, Custer oder später auch in der Menominee-Reservation wurden auf Bitten traditioneller Stammesälterer AIM in die Pine Ridge-Reservation gebeten. Und da eben der Film geht auch später noch im Detail drauf ein. Hintergrund war der seit 1973 anhaltende Terror der Stammesregierung und einer ihr zugehörigen Todesschwadron, den sogenannten Goons, gegen traditionelle Familien und politische Aktivistinnen. Im Verlauf dieser Terrorjahre wurden über 60 Lakota ermordet. Das Auftauchen von zwei FBI-Agenten im AIM Camp bei Oglala auf der Pine Ridge Reservation am 26. Juni 1975 beschwor aufgrund der angespannten Lage eine Eskalation herauf, auf die auch die Verurteilung und Inhaftierung von Leonard Peltier zurückgeht. Der Tod der beiden FBI-Agenten nach einem Schusswechsel diente zur weiteren Kriminalisierung des indianischen Widerstandes und Kampfes um Souveränität, zur Verfolgung von AIM-Aktivistinnen und zu einer öffentlichen Stimmungsmache, in der AIM als gefährlichste Terrorgruppe der USA gebrandmarkt wurde. Im Laufe dieser Zeit zeigte die Unterwanderungsstrategie der Geheimdienste, die sogenannte Quantel-Pro-Strategie, ihre Wirkung. Einzelne Aktivistinnen misstrauten sich gegenseitig, diffamierten sich als FBI-Agenten oder liquidierten sich sogar gegenseitig. Aufgrund dieser Entwicklung einerseits, aber auch, da nicht alle Natives mit den Strategien von AIM einverstanden waren, verlor AIM teilweise an Bedeutung. Und heute? AIM gibt es noch immer. Es gibt nach wie vor Kapitel in vielen US-Staaten, Städten und Regionen. Es gibt leider immer noch auch gegenseitige Beschuldigungen, Verdächtigungen und Angriffe. Doch es gibt auch neue Koalitionen. Themen gehen AIM sicherlich nicht aus. Da ist nach wie vor der Kampf gegen Rassismus und kulturelle Aneignung. Da ist nach wie vor der Kampf für verbesserte Bildung, die Wiederaneignung der eigenen Sprachen, den Aufbau alternativer Schulen, sogenannten Indian Survival Schools, und die Wiederentdeckung der eigenen kulturellen Wurzeln der jeweiligen Stämme. Da ist und bleibt der Kampf für die Freiheit des politischen Gefangenen Lennart Peltier, aber auch die Solidarität mit anderen indigenen Widerstands-, Protest- und Selbstbestimmungsbewegungen in Kanada, den USA, Lateinamerika, aber auch in Asien, Australien, Afrika oder im Nahen Osten. Es gibt nach wie vor den Kampf um die juristische Anerkennung der Verträge von Fort Laramie von 1868. Da geht es um die Rückgabe der Black Hills. Involviert sind AIM-Aktivistinnen, aber auch in vielen Umwelt- und Menschenrechtskämpfen, sei es gegen den Kohleabbau in der Navajo-Reservation, die Zerstörung der San Francisco Peaks-Berge und Wälder für Skipisten, gegen größenwahnsinnige Bauprojekte, gegen Uranabbau und nukleare Endlager. Auch im Sozial-, Gesundheits- und Rechtsberatungsbereich sind einzelne AIM-Kapitel weiterhin aktiv. Sicherlich, es gibt neben AIM noch viele weitere soziale Bewegungen und politische Gruppen des indigenen Nordamerikas. Zu manchen ist die Grenze fließend, mit manchen wird kooperiert. Prinzipiell gilt, nicht alles ist AIM, was Native Widerstand ausmacht. Die Formen des Protests und auch von AIM-Aktionen haben sich verändert. Dennis Banks, einer der AIM-Gründer, sagte Ende Januar in Stuttgart, Wir waren die blutige Generation von Kriegern zu allem bereit. Heute sind die Politikformen anders. Wir haben Native-Juristinnen und Ärzte, Professorinnen und Lehrerinnen, Künstlerinnen und Medienspezialistinnen, die sich für die Rechte der Indigenen einsetzen und auf eine andere Form weiterkämpfen und agieren. AIM ist kein Mythos und keine Projektionsfläche für junge Militante. AIM heute ist anders. Nicht alle Natives waren mit AIM einverstanden und AIM hat es auch niemals für sich beansprucht, für alle zu sprechen. AIM war und ist eine soziale Bewegung, eine spirituelle Bewegung, vielleicht hier und da auch immer noch militant, aber auf alle Fälle radikal. Und natürlich gibt es sicherlich auch über manche AIM-Positionen, soweit es solche bei so unterschiedlichen Führungsfiguren und Kapiteln denn gegeben haben mag, und auch AIM-Aktionen Kritisches anzumerken. Aber ein Verdienst ist AIM nicht abzusprechen. Mit AIM fanden viele Native Americans wieder ihre Würde, ihre Wurzeln, ihre Rechte und den Mut, sich auf den eigenen Weg zu machen, auch gegen den Mainstream der materialistischen Welt und der kapitalistischen Verwertungslogik von Mensch und Natur. Abschließend vom Film haben wir noch eine kleine Textstelle von einem Grußwort, das Leonard Peltier jetzt für eine Aktion, ich glaube es war Ende letzten Jahres, geschickt hat. Ich lese es einfach vor. Ich will, dass Amerika eine großartige Nation ist, aber ich will auch, dass Amerika allen Menschen gerecht gegenübertritt. Es ist schwer, nicht negativ zu denken und zu fühlen, wenn man so lang schon ungerecht eingesperrt ist und du jeden Tag durch eine Eisentür schaust, während die wahren Feinde und Terroristen frei sind, die Armen und Unterdrückten von Amerika zu tyrannisieren. Wenn die Ressourcen der USA und die Arbeit der Amerikaner benutzt wird, um den verschwenderischen Lebensstil der 2-3% der Bevölkerung aufzuwerten, die 96% des Vermögens verwalten, dann brauchen wir Menschen wie dich und Menschen, die Wall Street besetzen und quer durch Amerika marschieren, dringender, als dir je bewusst sein wird. Im Geiste von Crazy Horse und all den anderen, die für Erfolg gestorben sind, Leonard Peltier. The moment of silence is over. Against their fear, they try not to become what they've endured, wearing their souls on the thread. The moment of silence is over. And for the innocent, you can't justify why your freedom manifests on their graves. And the blood never comes clean from the guilty minds, nor the hands that hold the chains. In a rhythm of resistance, we still fight for our lives. lies and the empty promises. We take a stand on the land that you tried to bury us. For all the pain and all the suffering. We take a stand. We take a stand. We sleep caged against our fears. Try not to become what we've endured. Wearing our souls on the thread. The moment of silence is over. God paints the history of the American dream. From the long walk, the trail of tears to wounded knee. No compromise, no compliance. A rhythm of resistance they could never silence. Let our actions speak. Soweit unser Veranstaltungsmitschnitt vom 18. Dezember 2012 zu indigenem Widerstand, zur Repression gegen Indigene in den USA. Das Ganze war ein Vortrag vom Berliner Free Mumia Bündnis im Rahmen einer längeren Veranstaltungsreihe. Aufgenommen haben wir das am 18. Dezember 2012 in Berlin-Neukölln im Stadtteil Infoladen Lunte. Ich verabschiede mich und hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, im Podcast findet ihr das Ganze unter www.studioansage.de. Dort einfach auf Podcast-Rubrik klicken und euch dann zum Profil von Radioaktiv durchklicken. Diese und viele andere Sendungen von uns dort zum Herunterladen, zum Downloaden, zum Weiterverschicken, zum Remixen oder was auch immer euch dazu einfällt. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss.